Zum 80. Geburtstag von Herbert Achternbusch bringen wir heute Hörspiel in München und am Starnberger See. Der Schriftsteller, Filmemacher, Maler, Theaterregisseur und Schauspieler wurde 1938 in München geboren und wuchs bei seiner Großmutter im Bayerischen Wald auf. Er studierte Malerei und begann nach 1975 Filme zu drehen. Als Schriftsteller schrieb er Romane, Drehbücher, Theaterstücke. Das Hörspiel in München und am Starnberger See war 1970 Achternbuschs erste Arbeit für den Rundfunk. Liebe Kollegen, wir wollen es heute mal ganz anders machen. Ich habe euch hier den Autor des Hörspiels mitgebracht, wenn ich vorstellen darf. Das ist Herr Achternbusch. Das ist die Frau Berndl, Frau Mayer, Frau Stömer, Herr Stadtmüller, Herr Graf, Herr Batz, Herr Holten, Herr Lenz, Herr Bayerhammer. Ist gut, da kommen wir einmal mit, so schnell geht das nicht. Stimmt, bis wir halt gerade unter die Augen gekommen sind. Herr Achternbusch, wir haben hier Ihr Hörspiel in der Hand und ich glaube, es wäre ganz zweckmäßig, wenn Sie uns vorher ein bisschen was sagen würden über Ihr Hörspiel. Sie haben zum Beispiel das ganze Hörspiel unterteilt mit verschiedenen Nummern. Was soll das bedeuten? Ja, was heißt das bedeuten? Die Nummern, die können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. Ach so. Mh. Und wie ich die einzelnen Teile überschreibe, das weiß ich jetzt selber noch nicht. Es wäre natürlich gut, wenn einer der Sprecher sagen würde, ja, das haben Sie schon gesagt, Herr Strasser, wie wir jetzt beisammen sind und wie diese Texte zum Vortrag kommen. Dass man immer die Regie auch dabei hat beim Hörspiel, dass das nicht nur runterläuft. Ja, wie stellen Sie sich jetzt für den Anfang die Atmosphäre vor? Naja, vor allem natürlich gut ein heißes Zimmer. Damit oder ein heißes Studio besser natürlich hier. Das ist alles noch so fremd. Das ist natürlich hier etwas schwer herzustellen. Naja, dann müssen wir einen Schnaps trinken, einen Tee oder irgendeine heiße Getränke. Habt ihr überhaupt kein Narkotika zur Verfügung? Das wäre prima. Wenn ich Sie recht verstehe, stellen Sie sich also einen hellen, schwülen Tag vor. Oder sagen wir, Ihr Stück möchte ein Stück Wirklichkeit sein. Straßenbahnschienen, Reklameeffekt, Schaufensterpuppen, automatisch bewegte Mantelträger, nickende Polarhunde in einem mit Passantenfotos verzierten Schaufenster, Geschäftseingang von ABC-Schützen darstellenden Griffelmonstern, Schreibtafeln von nie dagewesener Schwärze, als hätte eben jemand über die Kaaba geschleckt. Ja, Mekka, Jerusalem, Lhasa, Rom. Leute, ich bin heute durch die Stadt gelaufen wie ein Kirchenjahr ohne Pfingsten. Ja, und jetzt wäre wieder Aufnahmevorbereitungsgetümmel unerlässlich. Naja, Atmosphäre eben von Tonbändern und von Kabeln und so. Das, ja, das kann der ganze dazu technische Mief vom Rundfunk, der soll ein bisschen ins Hörspiel reinkommen. Nein, ich hab das Technische betont. Schlechte Tonqualitäten, die nehmen wir in Kauf. Ja, jetzt sollen Frauen, bitte Frauen ein bisschen vortreten. Nee? Nein, nicht Technik, aber. Ist nicht irgendwo ein Stoffband locker, dass sie straffen oder dass man da ein bisschen so ein lustvolles Geräusch hört? So. Trosel mit Hosenträger. Nein, Hosenträger nicht, ich habe ja Unterrockträger. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, unerlässlich und am allerwichtigsten ist immer wieder der Schweiß. Denn ohne dem geht es einfach nicht. Weil ohne dem, da wollen wir ja nicht rausgehen ins Freie. Also Sie wollen ins Freie gehen? Ja, eben. Und die einzelnen Teilen am besten, die überschreibe ich mit Pause. Ja, prima. Jede Nummer ist als Pause gedacht. So werden wir es machen. Also alles, was zwischen dem Hörspiel passiert, wird dargestellt eigentlich. Ja, was bräuchte man jetzt noch? Eine Klimaanlage bräuchte man, ja, dass die ein bisschen surrt. So Ventilator oder sowas. Ja, und jetzt käme die Entscheidung, ob man die Aufnahmen im Studio macht oder ob man es live macht. Also Nationalmuseum oder Viktualia macht. Da müssen wir praktisch abstimmen. Das. Ja, also lustiger für die Schauspieler ist es, wenn man nach außen geht. Ja. Außenaufnahmen sind immer beliebt. Naja, und jetzt kämen eigentlich schon die einzelnen Einfälle vom Regisseur, von Herrn Malachowski. Der müsste jetzt da so das Arbeiten anfangen. Wir werden praktisch am Ende. Jawohl, lass dass einer, ein anderer Sprecher meine Stimme übernimmt. Das wäre es eigentlich für die Einführung. Herr Achternbusch, kommen Sie jetzt, nehmen Sie bitte schon gerade hier am Tisch Platz, ja? Bitte, nehmen Sie Platz, ja. Sie fangen an zu sprechen und der Herr Wilhelm übernimmt dann Ihren Part. Ja, bitte. Weil jetzt schon Autor mit Doppelpunkt vorangesetzt wurde, möge man nicht ängstlich und träge diese Anregung vergessen. Ich gebe überhaupt nur Beispiele. Es ist ja auch verrückt heiß. Ich sage immer nur Sprecher, dabei denke ich nicht an einen Sprecher. Es können eins und zwei und drei und vier und mehr Sprecher sein. Selbstverständlich gleichgültig, ob männlich oder weiblich. Wenn ich Mädchen sage, vielleicht nur, weil es irgendwie lustig ist, wenn diesen Text ein Mann spricht. All die kleinen Zwischentexte dürfen natürlich nicht von einer Stimme gesprochen werden, oder doch. Wenn ein Text dem Gehudel von Leuten gemäß ist, soll sich der Sprechkünstler nicht um Imitation derselben bemühen, sondern seine Erhabenheit zum Ausdruck bringen. Jetzt kommen meinetwegen noch zwei zu den mit tragbaren Magnetophongeräten aufbrechenden hinzu. Übrigens ist es von jetzt ab am besten, wenn man mich als Flüsterstimme teilnehmen lässt. Dabei steht es jedermann frei, auch mitunter in diese Tonlage zu verfallen. Mir ist etwas Schreckliches passiert. Der mit Rosen verwachsen ist. Das Erstaunliche an den Menschen ist, dass sie alt werden. Ich wurde gestern der Zeuge eines Verkehrsunfalls. Dass im Alter potenzielle Möglichkeit besteht, die riechen. Zeuge eigentlich. Oder habe ich sie jetzt nicht gerochen? Denn ich wurde zugleich vernehmungsunfähig. Unfähig nämlich, wie ich sah, in die offene, von einem Kotflügel aufgeschnittene Bauchhöhle eines Mannes. Ein Blick wie in Kieselstein. Da stank es aus dem Leib. Ein einziger Schenkel. Eine alte Frau und ein zweiter kann ein Kleid anziehen und in der Sonne gehen. Und ein einziger Sie kann ein weißes Kleid angezogen haben und eine sonnenbeschienene Straße lang gehen. Sie kann von hinten eine Figur haben, die einer viel jüngeren Frau gleicht. Sie sind fachbestimmt. Mir war, als halte sie mich jemand am Genick, um mich, nicht. Ohne mich zu beschmutzen, erbrechen zu können, in ein Gefäß. Aber der Zugriff, vielmehr das Schwebegefühl, zu ungewohnt, fremd, verhinderten, dass ich mich übergab. Und ganz nebenbei hätten meine Hände gerne gespielt mit dem perlenden Zeug, das plötzlich da sind war. Sind gesund. Figur das und einige Distanz. Eine Straßenbahn, die fährt. In der man in die entgegengesetzte Richtung fährt und der sich entfernenden Frau nachblickt. Distanz und Sonne mögen der Figur, diesem weißen Figürchen, eine jugendliche Erscheinung verleihen. Die von Juni wie bis Münzen Oktober in einem Krug, den eine Pflugschar aufgebrochen hat. Ich dachte, mir ist schlecht. Wenn sie gar in einer Menschenmenge verschwunden ist, und man aus den eilenden, zerstückelten, noch ein Glied der besagten Dame aufschwenken sieht, und gelb bekleidet. Es war so, weil ich den Saustall da sah. Mein Magen vertrug das nicht. Strahlend weiß. Das Gefühl, den der dampfende Kadaver erregte. Wie es jetzt auf mich wirkt, schon wie die Straßenbahn mich nach einer Biegung beschämt. Und der Magen riet mir wegzusehen. Los, Leute, los, los, Leute, was ist denn? Ja, was denn? Du kannst mich doch jetzt in meinem Vortrag nicht stören. Ach, was habt ihr denn da wieder aus meinem Manuskript aufgeschnappt? Etwas Willkürliches. Für die erste Szene, die wir aufnehmen, treffen wir uns im Nationalmuseum am Englischen Garten. Na gut, wir fahren in also meinem schön, Kurzauto. Ja. Wo ist Bert? Was weiß ich, wo Bert ist? Wahrscheinlich bei seinem Mädchen. Ja, dann schreibt ihm bitte einen Zettel, wo wir hin sind. Bert, wir sind im Nationalmuseum. Die haben leicht reden. Und ich latsche durch die halbe Stadt. Jetzt stehe ich auf dem Trottoir vom Haus der Kunst. Eben bin ich vor der Landschaft von Van Gogh bei Auvers im Haus der Kunst gestanden. Im Englischen Garten ist Frühling. Und in mir ist Schweiß. Für jeden Satz extra muss ich den Notizblock aus der Sakkotasche ziehen und den Kugelschreiber. Vor einer Woche stand ich in Prag auf der Brücke des 1. Mai und ließ eine zusammengeknüllte Papiertüte in die Moldau fallen. Billige Mohnkuchen waren drinnen gewesen. Ich sah von der Brücke zum Lustschloss der Königin Anna hinauf, dessen grünes Dach wie ein gekipptes Boot zwischen den Baumkuppeln lag. Und die Tüte hatte ich aus den Augen verloren. Vielleicht war sie bereits das Wehr vor der Karlsbrücke hin und gefahren. Vor seinem Tod schrieb Van Gogh von Auvers an seinen Bruder Theo und dessen Frau Jo. Das sind ungeheure, ausgebreitete Felder unter wolkigem Himmel. Und es fällt mir nicht schwer, meine ganze Trauer auszudrücken. Na, was soll's? Im Nationalmuseum wollen sie sein. Und ich suche sie im Haus der Kunst. Neulich saß ich am Königsplatz und dachte. Auf den Stufen der Glyptothek zeichnete eine Mädchenklasse. In 2 Minuten gingen sie weg, ohne irgendein Zeichengerät verpackt zu haben. Oder als ich mich auf der Protestversammlung von einigen tausend Studenten auf dem Platz für die Opfer des Nationalsozialismus mit einem prügeln wollte, der am Rande der Versammlung einen Motor laufen ließ, die Sprecher zu stören. Aber der Motor erzeugte den Strom für die Lautsprecher. Grüß Gott. Wissen Sie, ob der Kopf des Johannes von Deckendorf in einem Verzeichnis angegeben ist? Von einem Johannes, sagen Sie? Von einem Bildhauer namens Mozart, Franz mit Vornamen, aus Freising. Um 1720 hat er für die Deckendorfer Pfarrkirche Altarplastiken aus Holz gemacht. Die waren überlebensgroß. 1884 haben die Deckendorfer die Figuren zerstört, weil sie ihnen zu sinnlich waren. Das waren mit die besten bayerischen Plastiken. Wie die Musik von Mozart, einem späteren Verwandten des Bildhauers. Der Kopf ist übrig geblieben. Der muss hier im Museum sein. Ich möchte ihn sehen. Selbst ich brauche irgendeinen Kopf. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen Sie im Studiensaal oben fragen. 1, Wissobrunner Saal. 2, Saal der Rosenstrauchmaria. 14, Raum der bayerischen Herzöge. Der nächsten Tür Fortsetzung der Sammlung. Die Tür schließen. 15, Kirchensaal. Bayern um 1400. Neben der Tür eine Plastik. Tod auf Löwen reitend. Früher war der Krieg einfach. 18. Waffenhalle. Bitte nichts berühren. Entschuldigen Sie, wo ist bitte der Deckendorfer Wappenschild? In jedem zweiten Saal befinden sich Wappen. Eine extra Wappensammlung haben wir nicht. Dankeschön. Dankeschön. Ah, da ist die Deckendorfer Setztartsche. Oder Pavese. In der Mitte des Wappens, das um 1450 den Torturm nicht mehr auf Wasserwellen der Donau zeigt. 1935 konnte Hans Neubauer am Stadtwappen in der Bauinschrift am Deckendorfer Rathaus unter neuerer Bemalung die Wasserwellen nachweisen, die dann wieder freigelegt wurden. Es gibt noch 12 Deggendorfer Setzschilde oder Pavesen, die sich in den bedeutendsten Waffensammlungen der Welt befinden, in München, in Nürnberg, Leningrad und Paris. Die Deggendorfer veräußerten im 19. Jahrhundert in Unkenntnis über den außerordentlichen Wert die spätgotischen Schilde. Die Deggendorfer. Ich möchte den Johanneskopf aus der Deggendorfer Pfarrkirche sehen, von Franz Mozart. Wissen's? Wir haben viele Johannesköpfe. Da schaust du am besten im Ortsregister noch. Genau, im Ortsregister. Was ist denn da drin, hinter der Tür? Entschuldigen, Fräulein, in den Raum dürfen Sie nicht, wenn das mein Chef sieht. Den Johanneskopf aus Deckendorf suche ich. Eine einzige Nummer haben wir von Deckendorf. Das andere sind Waffen. So. Wissen Sie das gewiss, dass der Kopf bei uns sein soll? Ja. Haben Sie das so gelernt? Freilich. Ja, die Nummer ist der Kopf von dem Johannes. Bloß ist der in Augsburg, als Leihgabe im Mozarthaus. Wann ist denn der wieder in München? Das wird eine Dauerleihgabe sein. Wenn Sie den Kopf sehen wollen, dann müssen Sie schon nach Augsburg fahren. Ich sehe wieder auf den Ärmel meiner Jacke. In der äußeren Brusttasche sind die monatlichen 100 Mark von meiner Großmutter. Immer wenn ich an die Isar komme, denke ich Isaria Rapida, weil im Lateinischen alle Flüsse weiblich sind. Unterm Waschbecken im Vorraum der Bedürfnisanstalt am Englischen Garten. Bedürfnisanstalt am Englischen Garten 10 Mark gefunden. Bevor das Team ankommt, liebe Hörer, wir befinden uns jetzt auf dem Viktualienmarkt in Erwartung auf das Hörspielteam, wollen wir uns mit Luft beschäftigen. Mit diesen Hekatompen Luft vor unserer Brust, auf deren minimalsten Anteil nicht der fortschrittlichste Raumfahrer verzichten kann, Luft. Luft, meine Lieben, die jetzt uns gehört, bis das Team erscheint und uns Luft erarbeitet, spricht, das uns durch den Äther Blasen entgegenblubbern, wie Methan aus einem Sumpf, und behauptet, das sind Gewürze. Dergleichen wird auf dem Viktualienmarkt angeboten. Das ist eine Schwangere. Und jemand ist auf einer Bananenschale ausgerutscht, als seien das mehr als Wörter. Als könnten auch sie, die sie vielleicht auf dem Bauch liegen oder einen Hosenbund aufmachen, ausrutschen. Als hätten sie was davon, wenn ihnen gesagt wird, auf das Gelbliche des Schaleninneren, das schwärzlich Zertretene, scheint die Sonne. Hört, es scheint die Sonne und ihr tut gut daran, an eure Badestrände zu denken. Männer an die Sonnenreflexe im Pissstrahl. Ich könnte jetzt nach begonnener Taktik einiges Publikum schwatzen lassen, aber es scheint mir besser, Darsteller zu foppen als harmlose Leute, deren eines Ohr jetzt in ihr Inneres hängt, die ewigen Hoffnungen auf morgige Kleinigkeiten zu hören und das andere sich noch nicht vom Lottosatz des letzten Wochenendes befreit hat. Wünsche ich mir, dass das Gewitter losgeht. Wenn ich etwas mehr über Luft... Fenster auseinanderreißt, dass es ein Viertel der Stadt flach niederdrückt, dass ein Blitz die Katastrophe erhält. Was willst du denn? Du bist doch noch gar nicht dran. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Ja, ist schon gut. Bitte, entschuldigen Sie. Wenn ich etwas mehr über Luft als Luft sagen möchte, müsste ich vom Wind reden. Aber der fehlt, es ist heiß. Oder vom Luftdruck reden, es ist schwül. Luftbad, Luftballon. Luftbild, Luftbrücke, Lüftchen. Ich setze mich auf eine der beiden Bänke am Valentinsbrunnen, das Team zu erwarten. Wo mag denn Bert bleiben? Valentin hat in der rechten Hand der geschlossene Regenschirm hängt an ihr. Bert wird bestimmt von Mädchen angehalten, die fürs Müttergenesungswerk sammeln. Der Sonnenkönig hat so Kieler Locken in die Stirn da rein gehabt, sagt eine Frau. Oder ein Mädchen fragt ihn, entschuldigen Sie, wir machen eine Umfrage, rauchen Sie? Jedenfalls wird er sich von Mädchen, nur von Mädchen ansprechen lassen. Männer sind für ihn überzüchtete Affen und das nur, weil er Mädchen fast von Kind auf besonders mögen hat. Wenn ich ihn zum Beispiel an den Starnberger See lasse, 25 Kilometer von hier, taucht anstelle seiner Kopflosigkeit ein Wassergarten auf, wie in einem kugeligen Aquarium. Wo er sonst nichts hat, fahren kleine Dinge durch die Leere, die er lieb hat, wie Erinnerungen, die miteinander reden, wie die Jungen einer Mannschaft auf dem Weg zum Fußballplatz, so eifrig, eilend, zielstrebig, einverständig. Wir werden das noch sehen, ich meine hören. Eine von Rammersdorf sehe ich auch nicht mehr. Ich hab's auch nicht mehr gesehen. Ihn habe ich noch mal getroffen. Der ist doch Nachtwächter. Ich hab gehört, dass Sie jetzt im Hofbräuhaus auf ihn warten. Wie soll ich einen Hund halten? Komm, da ist ein Platz. Was bist du? Auf der Bank bei der Karlstadt vorn sitzt jeden Tag eine. Die letzte Zeit hat sie eine weiße Weste an. So! Die kommt bis vor Heidhausen rein. Gibt's denn da keine Bank? Neulich ist bis um 11 Uhr in der Nacht da gesessen. Na, ich meine, die wart auf einen. Warum sitzen sie sonst so lang da? Um 11 Uhr bin ich vorbeigekommen. Da ist noch da gesessen. Sitzen Sie nachher, hat's gemeint. Da schau ich, der Alte. Der kann die Füße nicht mehr heben. Er jetzt möchte er einen Wein. Gestern sind feier Haufen Leute da gewesen. Die Besoffenen haben uns einen Wein spendiert. Ja, einen Antrunkenen. Nein. Die haben uns einen frischen Schuppen hergetrunken. Ein Glas fein und die hätte einen Sitzen gehabt. Damisch war ich schon. Jetzt singt der Alte. Meint der, dass ihm jemand einen Schuppen spendiert? Schau hin. Jetzt schau da, ob keine da ist, mit der er gehen kann. Der ist ein rechter Weibernarr. Wenn ich einmal 80 bin, dann bin ich doch gescheiter. 5 Buben hat er. Aber keiner will ihn haben. Er ist im Spital. Alle paar Monate geben sie ihm 10 Mark. Die verputzt er dann mit einer. Neulich hat er da am Brunnen eine aufgefischt. Denke ich mir, wohin geht denn der mit der Zigeunerin? Ich bin dann heimgegangen. Sind nicht die zwei in unserem Hausgang beieinander gestanden? Nein, dieses Haus ist es nicht, hat sie gesagt. Weißt, das hat sie gesagt, damit sie was sagt, weil ich dazwischen gekommen bin. Seine Frau soll sie aus dem Fenster gestürzt haben. Die wird schon gewusst haben, warum. Jetzt gib halt die Spatzen was von deinem Futter. Ja, dann kommt gleich das Hundvieh. Der kann die Damen nicht leiden. Nein, die Haferflocken kennen sie nicht. Die mag ich auch nicht. Ich hab's neulich gekocht. Da hab ich mir gedacht, in dem muss was gemischt sein. Gibt's die Vögel, die Mensch schon. Jetzt fressen's. Die soll ihren Hund halten. Jetzt scheißt uns der nur einen Haufen her. Das stinkt. Er trinkt sein Wein und lasst deinen Hund laufen. Der Alte, der die Füße nicht heben kann, will von der einen Bank zur anderen. Er will sich am Beckenrand festhalten, er torkelt, er fällt. Sein Hut fällt unter die Bank, von der er sich erhoben hat. Er lacht am Boden. Er hat ein Gebiss. Ein Junge in schwarzen Hosen mit Röschen drauf schleift ihn auf die Bank, auf die der Alte wollte. Er setzt ihn neben die zwei alten Frauen, zu denen der Alte nicht wollte. Und der Junge setzt sich zwischen dem Alten und einer jüngeren Frau, neben die der Alte wollte. Er bietet über die Oberschenkel des Jungen hin der Frau die Hand an. Er lacht die Frau an, die ihn nicht beachtet. Er sagt zu den beiden Alten, hey, ist das Leben und halte die Kunst, das Ende, das Ende. Die Frau, die er möchte, schaut ihn an. Die Frau sieht vor sich hin. Die Augen fallen ihr zu. Heranfliegende Tauben schrecken ihren Blick auf. Eine der Alten lässt sich am Brunnen ihren Eisbecher voll tröpfeln. Sie trinkt. Sie macht eine Miene, als schmecke ihr das Wasser nicht. Eine Verkäuferin schlägt einen Strauß Wicken in einen weißen Bogen Papier. Die jüngere Frau erhebt sich, sie stützt die Fäuste auf die Hüften. Mädi, Mädi. Der Junge neben ihm sieht auf eine Taube am Beckenrand, die hinkt. Zwei alte Frauen haben ihre Weingläser auf dem Beckenrand stehen, sie kauen Brot. Der Junge schleicht sich von hinten an die Taube. Die jüngere Frau steht vor dem Alten, kratzt sich am Ellbogen. Die Leute lärmen an der Weinbude, die anlässlich der Woche deutschen Weins aufgestellt wurde. Eine Dame in weißem Kleid nähert sich dem Becken und netzt die Finger einer Hand im Wasser. Das Männchen, das die Füße nicht heben kann, nähert sich von der Bank, vor der es palavert hat. Sein Sohn hätte ihm das Konto gesperrt. Nee, Frau, einen Platz kann ich Ihnen nicht anbieten. Hab selber keinen. Aber schöne Zähne haben sie. Bloß im Hintern ist ein Loch. Wie? Im, was? Im Hintern ist ein Loch, sag ich. Die Frau, ist das Ihr Sohn? Ein großer Bub. Er meint einen Sprecher des Teams. Na endlich. Aber selbstverständlich kann mir niemand vorhalten, dass das da kein Hörspiel ist. Das wäre ja genauso, wie wenn ich sagte, Judith hantiere nicht mit einem Buch, bloß weil sie das Bilderbuch Der große Elefant und der Kleine nicht anschaut, sondern im Garten rumträgt. Damit von der Sonne in den Schatten wackelt, es liegen lässt, damit in einem der Korbsessel umgeht, es auf den Lockenkopf hält, den Rücken hinunterhält, blättert um des Blätterns willen, auf die Seite patscht, versucht, das Buch am Rücken aufzumachen und das Augenweiß des schwarzen Elefanten auf dem Umschlag wegzunehmen wie ein Körnchen. Und dann schaut sie mit Rita auf, weil der Ostwind im Kirschbaum so laut rauscht. Dem, was ich sehe, nicht lange herumrichten. Die Straße macht Platz. Der Turm der Peterskirche ragt hoch. Hinter den Leuten schlafen die Schaufenster der Kaiserbuchhandlung. Das Stehcafé, die beiden Telefonhäuschen. Die Taxireihe fährt nach. Eine Dame steigt ein, die Taxireihe fährt nach. Im Schaufenster des Sportmünzinger hängen Tennisschläger und weiße Röckchen. Die Ampel am alten Rathaus unten zeigt grün für die Autos. Die verlogene Barockfassade der Heiliggeistkirche grüßt die verlogene Gotikfassade des neuen Rathauses. Zur Insel am Marienplatz fliegen Tauben. Sie bescheißen Gerhards Maria auf der Pestsäule und Petels erzene Engelzwerge um ihren Sockel, die auf tierisch verwachsene Ungeheuer hauen. In honorem be virginis Mariae haec Kolumna. Eine schwangere Frau in lila Trägerkleid schiebt ein Fahrrad am Bauzaun vorbei. Nachdem... Ja, was schaust du so? Hast du nie eine Frau schön gesehen? An den Ohren hatte sie Glasstäbchen hängen. In der Auslage eines Radiogeschäfts spielen in 5 Fernsehern dieselben Musiker dieselbe Symphonie. Nachdem ich im Hof Garten gesessen. Ein Bagger. Öffnet ein Bagger seine Schaufeln in eine Tonne und taucht sie wieder in die Brühe einer Schlitzwandlamelle. Kam ich durch die Dienerstraße. Bin ich gekommen, las ein Blumenverkäufer unter Markisendach seine Stanz im Sitzen ein Groschenheft. War ein Mannschaftswagen der Stadtpolizei mit 30 blauen Uniformen an der Ampel gestanden. Kommt zwischen der Tramhaltestelle am alten Rathaus und dem Café Richard ein Mopedfahrer inmitten der Fußgänger zum Stehen, dass die Fußgängergruppe schreit. Einer schreit: Nimm lieber einen Kinderroller, du Hirsch. Der andere schlagt ihn nieder. Springen vor einer Frau mit einer Küchenschürze 2 Männer über die Tramgleise, ruft die Frau: Haben's einen überfahren da vorm Peterhof vor 2 Monaten. Monat. Und sich eine Frau mit einem Mann über seine Ente unterhalten hatte, die besonders an ihm hängt, wie er sagt, auf freier Wildbahn einginge und eine freie Wiese braucht, wenn sie fliegen will. Nachher sah ich in der Dienerstraße das Männchen, das die Füße nicht heben kann, vom Dallmayr-Geschäft. Den herauskommenden Leuten in die Augen schauend, so ein Almosen erbetteln zu wollen, schlürfte er. Sagte ein Mann: Ich kann dir nichts geben, wir haben seinen Zahn gezogen. dachte eine Frau. Der Chef ist nicht da, für dergleichen haben wir keinen Etat. Sagte der kleine Mann, was sagt's zum Nasser, der lasst's nimmer regnen. Dann ging ich weiter, nachdem die Ente auf dem Kies des Rondells stand, drei ältere Herrschaften stehen blieben und sagten, das sei dem Valentin seine Ente. Und die Frau, dass die Ente ins Wasser gehen möchte. Und sie der Mann auf den Rand des Bassins hob, wo sie stehen blieb und sich niemand der Umsitzenden vorstellen konnte, dass sie schwimmen könne. Aber die Sonne in der Kaufingerstraße kann ich beim Überqueren des Marienplatzes nicht verhindern. Es lebe das Pissoir, es wird mich erleichtern. Der Kaffee ist schwarz, er dampft. Erst von der Tasse gefasst, er wird mich laben. Der Kuchen geht über alles. Er lässt sich schneiden. Wo eine Rosine liegt, verändert er seinen Geschmack. Aber vorerst bin ich im Garten des Hofbrauhauses gesessen und will auf den Petersdom steigen, dem Café gegenüber. Nachdem niemand auf den Bänken um den Springbrunnen geglaubt hat, dass die Ente schwimmen kann, setzte sie der Mann auf das Wasser im Bassin, wo sie quakte, und die Frau sagte, das Wasser ist ihr halt ungewohnt. Zwei Mädchen in Malkitteln, ich täuschte mich nicht, die Ansicht der Theatinerkirche malten, deren grüne Kuppeln war, wenn ich jetzt die engen Treppen hochsteigen, im Hofbrauhaus gewesen. Ja, da hatte ich die Sonne im Gesicht. Und eines der beiden Mädchen wischte eine schadhafte Stelle aus ihrem Wasserfarbenbild. Weil die Ente an den Menschen gewöhnt ist, sie ist ganz auf sie angewiesen, treuer und dankbarer als ein Mensch, sagte die Frau und hielt sich eine eng gefaltete Bildzeitung vors Hirn, die Sonne abzuschirmen. Ja. Flog ein Spatz mit einer Taube über den Hofgarten. Freilich ließ ich die Kellnerin nachrechnen. Es macht 3,50. Und die Suppe vergessen. Und dann machte es mit der Suppe nur 3,40. Und sie hatte sich auch geärgert. 10 Pfennig musste ich nachrechnen. Ich hatte sie auch dumm angeredet. Denn sie war auch eine Norddeutsche. Und die Blasmusik spielte Two Spanish Eyes. Und wie das mit dem Rettich war, den ich der Tablettträgerin abkaufte. Und alles ist schon her. Und der Auskunft, die am Eingang saß, und ein verkochtes Gulasch aß. Und hier im Turm die stickige Luft umarme. Und mich über München hinaufdrehe. In der Hand das Geländer spüre. Und gegen die Alpen sah. Warum sah? Sehen werde. Und so tritt Bert auf die Plattform des Petersturms hinaus und dort, wo andere den Kopf haben, kippen ihm die Himmelswölbungen vergangener Tage hin und her wie der Segmentdeckel einer Brotbüchse. Wie die Münchner Wörtlein Weib, Weibchen, Weiberchen, Weiblein, Weiberlein. Und wenn er auf der Plattform ist, werde ich ihm die Stimme eines Mädchens dorthin legen, wo andere einen Kopf haben, damit sie redet als ein schöner Nachmittag, den er gewiss auf einen bestimmten in der Vergangenheit zu beziehen weiß, einen Donnerstag. Ja, aber in den Mund legen, apropos, ich beschäftige mich nämlich, meine Damen und Herren, lediglich mit diesem Hörspielzauber, um einiges Geld reinzubekommen, nämlich für so einen saublöden Autounfall, den ich verursacht habe. Wenn Ihnen diese Anmerkung ausreicht, genügend geleistete Anspielung zu einem Hörspiel Ihrer Vorstellung, was stellen Sie sich vor? Zu entwerten? Ist das Ihre Sache? Schade. Wenn Sie sich ein Hörspiel vorstellen als Puppe, so fliegt jetzt der Schmetterling weg. der mich insofern interessiert, als ich mir vorstelle, er hat mindestens 4000 Mark Scheinflügel. Natürlich können Sie mir auch persönlich was überweisen. Starnberg, Ludwig-Thoma-Weg 30. Gell, wie sie das aufregt, wenn unser einer unverhohlen einen finanziellen Anspruch auf seine Arbeit erhebt. Das finden Sie unschön. Bemühen Sie sich etwa, den Eindruck zu erwecken, nicht auf Entgelt hinzuarbeiten? Na also. Also bitte weiter. Vor allem Sitzende. Rücken. Seiten. Auch Brüste. Eine kämmt sich, eine frisiert sich, eine zieht im Handspiegel die Lippen nach. Eine ordnet den Oberteil des Bikini. Gehende. Eine geht vorüber, dass die Bretter auf den Pfählen zittern. Stehende, die auf den See hinausschauen, die sich zu ihren Sachen bücken. Hockende, die das Badetuch zurechtlegen. Drei Sitzende, die herübersehen, eine jünger als die andere. Eine erschreckte Blonde, weil einer ins Wasser gesprungen ist und die Spritze auf ihren Bauch heraufreichte. An meinem Kopfende sitzt ein Mann mit einer Bierflasche zwischen den Beinen. Die Tutzing fährt vom Starnberger Steg ab. Aus dem Busen der Blonden wächst die Nase, darüber ein Segelboot fährt. Geräusche. Öle, auch Süßes aus Limonaden, Schweiß. Wo der Schweiß rinnt, ist eine kühle Bahn sekundenlang. Die Seeshaupt tutet. Sie wird am Starnberger Steg anlegen. Sie ist auf der Höhe des Undosa-Bads. Farben. Eisblauer Bikini auf krebsroter Haut. Auf krebsroter Haut. Transistormusik. Senkrechte Beine, Arme. Beine, Arme. Waagrechte, das sind vor allem die Bretter und der See und auch die Sprungbretter des Sprungturms. Die Kurve des Springers. Papa, hast du einen Apfel? Ist doch nicht so viel. Rundes Mädchen. Männerköpfe, die auch dunkel sind. Und helles. Ein weißer Bikini. Schau, ein Stein und so. Echt? Die Hornhaut einer Ferse. Und Falsches. Der Schwimmschwan eines Buben. Schönes, Schatten und Hässliches. Der Bahnhof drüben. Neuankömmlinge schieben eine nicht besetzte Luftmatratze beiseite und lassen sich nieder. Ein Vater verbietet einem Bub zu plärren. Ja, doch nicht so. Und Vergangenes, der Winter. Und Zukünftiges, der Winter. Und Ewiges, der Sommer. Und Leute, vor allem jung. Und ein Kugelschreiber, der leicht zwischen den Brettern durchfällt und vielleicht schwimmt. Fraglich, fragil. Ja, was hast denn du, Heino? Ja, also auf Bert müssen wir heute verzichten. Der kann höchstens noch auf dem Petersturm da droben sein. Wir gehen jetzt in das Neumayer Café. Bitte die Tonbänder mitnehmen und gut verstauen. Ja, das nicht los werden. Meine Herrschaften, bitte benehmen Sie sich ganz wie Gäste des Cafés. Reden Sie wie Gäste des Cafés. Also dann. Für den Fall, dass wir Bert im Café antreffen, sollen wir ihn erkennen? Von dieser Sorge, meine ich, brauchen wir uns nicht bedroht zu fühlen. Sagen Sie mal, können wir eigentlich auf seine Mitarbeit nicht auch für die Zukunft verzichten? Was meinen Sie, Meier? Also, mein, so schlecht ist er ja auch nicht. Na, also, was er sich heute geleistet hat, der ist bestimmt beim Baden. Ja, Wunder. Bei dem Wetter. Na ja, gut, keine Arbeit, kein Geld, nicht wahr? Also jetzt, los. Schwachkopf, dieser Bert. Mitarbeiter auf Gnad und Barmherzigkeit. Kommt er nicht, als wäre keine Rolle für ihn geplant gewesen. Sowas. Eine Deppen kann er gut spielen. Wer muss denn seinen Kopf hinhalten für alles? Ich. Die lachen mich aus, wenn ich sage, Hörspiel nichts geworden. Alter Bert. Dieser Bert, der einmal den Sancho Panza gesprochen hat, recht und schlecht. Wenn er die Rosinante was geredet haben würde. Die Worte eines Pferdes wären genau die richtige Rolle für einen Bert. Bert beim Äsen, monologisierend, das Halfter schleift im Gras. Nur gut, dass das Stück keine Dulcinea-Rolle hat, denn röche Bert so ein paar, dann, ja, so Dulcinea-Worte von beiden Frauenmündern gesprochen, dass sie wie zwischen Nabel und Busen entstanden sein Ohr träfen, wäre Bert zur Aktion unerlässlich. Unbedingt brauchte ich seine langen Seimschleifen, seine Wörter, die Folgen wie der Kondensstreifen dem Düsenjäger. Mal hören, was meine Sprecher machen. Diese Bedienung hat einen netten Mund. Sie hat einen Mund vom Lippenstift gezogen. Ja, Bert, die Bedienung ist heute eine jüngere, und wegen der vielen Leute auch eine langsamere. Sie können kochen. Und wenn was übrig bleibt, dann haben Sie es am anderen Tag frisch. Sie werden sehen, Sie behalten den Kühlschrank. Heute holen Sie den Kühlschrank, dann behalten Sie ihn und brauchen die Leihgebühr nicht zu bezahlen. Ich bin auch überzeugt, dass Sie es so machen. Wir haben unseren Kühlschrank schon 10 Jahre. Ich habe schon kleine gesehen, ganz kleine Kühlschränke. Ja, freilich, der unsere steht neben dem Gasherd. So groß wie der Gasherd, so groß ist der Kühlschrank. Also wir könnten ohne Kühlschrank überhaupt nicht mehr leben. Da ist das Bier drin, da ist der Wein drin und im Gefrierfach, wir haben ein ganz großes Gefrierfach, da hat meine Frau das Fleisch drin. Das ist doch viel zu exemplarisch. Mir fällt jetzt auch bloß ein, the best gin is the virgin. Also... Es schwankt. Ich trinke. Der erste Schluck. Ich bin eine Speiseröhre. Ich bin Münchner Bier. Jetzt sehe ich wieder den Rauch von den Leuten. Trotzdem der zweite Schluck auf Bert. Ich möchte einen Cognac trinken. Ich möchte lachen. Hallo Bert, die Hitze, gell? Der gläserne Aschenbecher ist leer. Der blaue Löwe auf dem Untersatz macht das Bier grünlich. Die grün bedruckte Speisekarte liegt nur weiter am Untersatz. Der regiert sich halt selber. Er merkt gar nicht, dass er am Ficino ausgegangen ist. Hallo, Spiel. No. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Nachbarn? Er musste den Hund, der immer so gekläfft hat und der mich beinahe verrückt gemacht hat, wegschaffen. Ich habe mich mit 2 anderen Nachbarn zusammengetan. Allein ist man ja niemand. Und wir haben ohne gerichtliche Verhandlung die Beseitigung des Hundes bewirkt. Denn er war nach einer Mahnung der Polizei nicht fähig, dieses Hundegekläff einzustellen. Jetzt aber macht er mich mit seiner Waschmaschine krank. Er lässt sie von früh bis spät bei offenem Fenster laufen, wenn nur ich im Garten sitze. Ich bin vorerst machtlos, weil mein anderer Nachbar diesen Heulton nicht hört. Sie müssen ihn provozieren. Sie brauchen Beweise, dass er Sie ärgern will. Kaufen Sie sich doch einen Minispion. Mit Ehrlichkeit kommt man heutzutage nicht weit. Jetzt sitzt die Alte neben der Frau. Oder sitzt sie schon länger da? Mein Nachbar hebt einen Nylonmantel aus seiner Tasche, und legt ihn gekneult auf den Nebenstuhl. Ein Transistor steht auf dem Tisch. Er schließt die Mappe und rückt seinen Stuhl näher an den Tisch. Am Ohr stellt er den Transistor ein und zieht am Knie etwas die Hose. Bei zwei Kirschnern gewesen, ja? Die wollen doch keine schwierige Arbeit mehr. Sie müssen ihn verprügeln lassen. Von der deutschen Obrigkeit können Sie nichts erwarten. Unsere Richter sind feige. Während ihm die Brille auf der Nase rutscht, hält er mit beiden Händen den Transistor ans Ohr. Ich habe mir eine warme Hose in den Kopf gesetzt. Nicht? Jetzt habe ich 61. Brauch sie auch. Hören Sie? Wie? Haben Sie was gesagt? Hose. Unterhose aus Katzenfellen. Hat er es gemacht? Nein, der Dritte hat es mir gemacht. Schwierige Arbeit. Kostet mich 150 Mark. Wie? Ihre Knie zittern. Das müsste sie austreten und mag nicht. Um 500 Mark kann ich Ihnen vermitteln, dass Ihr Nachbar verprügelt wird und er bestimmt Ruhe gibt. In Garmisch habe ich sowas schon mal organisiert. Der Nachbar berührt die Tasche, eine Falte an ihr einzudrücken. Mein zweites Haus habe ich auf Mallorca. Und stellen Sie sich vor, da hat eine Frau über mich die übelsten Verleumdungen verbreitet. Nachbar niest, Rotz, Tisch geflogen, reißt Mappe, fuchtelt ins Gesicht, flucht, Transistor weglegen, zweihändig die Tasche öffnen, geschlossen trotz richtiger Griffe offen, Packung Taschentücher aufreißt, Tücher auseinanderschlägt, Tischplatte sauber reibt. Mich 500 Mark gekostet. Die Russen und die Anfahrt so per Auto. Ein, dass die Araber keine Gebiete verlieren. Ja, da brauchen sie ihren Namen nicht zu nennen. Den See Genezareth haben sie auch gekriegt. Und also, über drei Mittelsmänner. Ausländer. In München. Mir ist bald jedes Mittel recht. Bloß damit ich meine Ruhe wieder hab. Das soll ich. Ja, danke schön. Auf der Spendierhosen noch. Fiel ihr was in den Teller zurück, bediente sich der Serviette. Dann trank sie einen Schluck von ihrem Weißbier. Aber der See Genezareth, der ist schön. Ah, der ist schön. Beißen. Die Bedienung schlägt die Geldtasche überm Schoß zu. Der Rülpser ist kalt. Der Nachbar wagt sich nicht an seinen Kuchen. Der Teller ist rund. Steingut, ist es Steingut? Gabelzinken wölben sich über einen Brocken. Den Teller heben, um den Stempel lesen zu können. Die Fenster sind grün. Der Kuchen fällt, Leute sehen es. Bleibt sitzen, schaut auf die Brösel. Sie künden ein langes Leben. Die eine Frau holt die Zeitung herauf, auf der sie gesessen ist. Die Bild-Zeitung. Wie sie die Frau verdroschen hatten und sie im Gebüsch gelegen ist. Was, im Gebüsch? Haben die drei zu ihr gesagt, wenn du dein Maul noch mal aufmachst, schmeißen wir dich in die Loisach. In die Loisach? An der Fischhalle ist ein Parkverbot und ein Schild, das Kraftfahrzeugen über 3 Tonnen tatsächlichem Gewicht die Einfahrt zum Dreifaltigkeitsplatz verbietet. Sie müssen sich selber helfen. Das ist amerikanisch. Auf ihrem Weißbier liegt eine Zitronenscheibe. Der andere Nachbar kämmt sich. Er gähnt. Er sieht in einen Taschenkalender. Er bekommt ein Schnitzel. Guten Appetit. Er richtet sich kauend auf. Er schiebt den Salatteller heran. Sie steckt Haare unter ihren roten Strohhut. Sie hört einem Bub am Nachbartisch zu, der seinen Großeltern was erzählt. Ins Pissoir drang Frauenlachen. Als ich letztes Wochenende im Garmischer Bad gewesen bin, ist diese Frau auch da gewesen. So? Ich habe mich geräuspert und ihr aufs Badetuch gespuckt und kein Wort gesagt. Ein Wort. Der andere Nachbar lehnt sich zurück. Er schnauft durch ein Loch des zusammengeklebten Mundes. Er sinkt nach vorn und stößt zurück. alle D. Der Nachbar isst russisches Brot. Er stellt alle L zusammen, alle R, sah durch das Loch eines R. 4 Zeilen hat er schon auf dem Tisch. Er isst ein Z. Ein L liegt noch in der Tüte. Er wirft Buchstaben in die Tüte zurück. Als kein Zeuge in der Nähe war, habe ich gesagt, wenn du innerhalb von 10 Minuten das Bad nicht verlassen hast, kannst du was erleben, du minderwertiges Stück. Die war in kürzester Zeit verschwunden. Keine Wolke ist über Markt. Eine Schwalbe ist keine Wolke. Zahlen! Bert, wir sind hier, Bert, wir sind da. Bert hin und her. Ich bin jetzt da. Ja. Es ist später Nachmittag und die Kopfschmerzen lassen es angebracht sein, nicht zu denken. Wenn ich auf dieser Bank an diesem Wasser sitze und mir mit allem guten Mut weismachen will, wie ich weiterzudenken habe, ohne auch nur einen Ansatz zum ersten Gedanken gefunden zu haben. Denn ein Ansatz ist die Hundescheiße da, neben meinem linken Fuß, der mich beim Denken dieses Nebensatzes stört. Da ihn die Optik meines Auges nun einmal erfasst hat, ist es am besten, einem Mädchen entgegenzusehen. Jetzt geht ein alter Mann mit Ischias vorüber. Dann wird es warm und heiß. Heißer, bis es wieder kühler wird. Wenn ich mich von der Rückenlehne vorbeuge und nach rechts sehe, sehe ich 6 Nasen hintereinander. Links sind es 4. Links hört die Bank auf und rechts macht sie eine Kurve, in der die weiteren Leute sitzen. Vor mir sitzen die Leute von den Weißbuchenstämmchen der Laube in Gruppen skandiert. Dann die Gehenden der Promenade entlang. Vor mir hat eine Frau ein Kind im Sportswagen neben sich. Eine Waffel, die das Kind anfänglich gehalten hat, liegt am Boden. Halb abgelutscht. Ich bin auch Rheinländer. Ja, man merkt es an der Stimme. Von Koblenz. Von Koblenz. Ja. Meine Mutter war von Koblenz. 20 Kilometer südlich bei Neuwied. So? Ja. Ja, ja. Heute lerne ich den Fred Bertelmann kennen. So, den? Ja. Ja, die Musik verstehen wir ja nicht. Aber ein sympathischer Mann. Ja. Wagner, Tannhäuser und das. Ja, ja. Überall verhasst. Ja, als Heldbringer sind wir willkommen. Enkel, Urenkel werden noch dran leiden, was damals verschuldet worden ist. Diese Mädchen. Neben mich hat sich der Bootsverleiher vom ersten Steg gesetzt. Das Kind hielt die Waffel von sich weg, sah sie an, ein lautes Wah. Und stürzte den Kopf auf die Waffel. Die Gehenden, die Erholungssuchenden, die von den Zügen, wenn ein Zug eingefahren ist. Jetzt eben ist kein Zug eingefahren. Ich kann mich auch nicht vor ihre Hütten stellen und Leid wegfischen. Na, spinn nicht, alter Kraut. Das spinne ich gar nicht. Freilich spinnst. Ihre Schuhe ist da vorn. Lass ich sie fotografieren und anzeigt sind sie auch schon. Das möchte ich sehen. Ja, und lauter Wettbewerb ist das. Okay, okay. Möchte sehen, wenn sich einer vor eure Hütten hinstellt, was da los ist. Schrittweise verdrängt er den Motorbootfahrer. Kehrt zu seinem Klappstuhl zurück, neben dem ein junger Hund aus einem Karton schaut und trinkt aus einer Thermosflasche. Sie sind zum Kind da, Herr Bus. dem See sind Enten. Und am Ufer schwimmen Schwäne. Ferner abgetakelte, verankerte Segelboote. Ferner segelnde Segelboote. Ein Mann im Rollstuhl fährt vorüber. Wünsche ich mir, dass das Gewitter losbricht. Der Zug hat keine Leute mehr gebracht. So, ich bin auch Rheinländer. Ja, man merkt es an der Stimme. Jetzt fingert das Kind am Einkaufsnetz, schaut genau auf eine Masche. Sein Haar und den Kopf auf die Masche. Was ich mir euerweil ärgern muss mit der jungen Kampin. Was regst du denn alle so auf? Ah, steif bin ich auf die. Sei froh, wenn ein Tier noch was steif wird. Servus. Was sind die bei mir, als wären meine Boot ihre Boot? Und wenn die Leute einsteigen wollen, sagen sie, gehen's doch noch ein bisschen mit. Oder sie versuchen, die Leute von der Bahnhofsunterführung bis zu ihrer Hütten zu überreden. Mädchen, wie alt bist du? Was, schon 19? Sag, bist du mit 15 reif geworden? Was verboten ist, das ist mein Platz. Und da hat mir niemand reingetreten. Dann bist du erst um die 15 und ich gehe mit dir. Ich muss mich mit den jungen Campen rumärgern, die reißen auf krumme Touren. Der neue Motorbootfahrer ist ein ganzer Ausgeschandter. Ich schaue ihr noch und schaue übers Hinterteil. Vielleicht ist die so klug, dass ihr Hintern quergeteilt ist. Ich bin der Einzige, der kein Motorboot hat. Die Laube trennt ein Zaun vom Bahnkörper, der mit Rosen bewachsen ist. Die riechen. Oder habe ich sie jetzt nicht gerochen? 80.000 Markus, denkst du? Du weißt nicht, ich hab keine Kinder. Ja, Bootsverleiher, das ist kein leichter Beruf. Das dürfen wir mir glauben. Die heißt vielleicht Anneliese. Sag schön, wie du heißt. Auch nur in dieser Verdruss im Gesicht. Die macht bestimmt abends Augengymnastik. Stöhnt vorm Spiegel beim Ausatmen. Älter bist du geworden, Anneliese. Schöpf erneut Atem. Ich stell mich auch nicht vor die anderen hin, die sehen sie ja. Ich frag die Leute. Gar nicht schlimm sein, bist erst 22. Sie lässt das Atmen und greift nach den Fläschchen und Cremen. Ob sie ein Boot wollen und lauf nicht mit ihnen mit. Ein einziger Schenkel und ein zweiter Schenkel. Ein einziger Schenkel. Oh, schau, Mädchen. Ja, was denn? Die Enten und die Schwäne da, wie sie sich von den Wellen so heben lassen. Sind farbbeständig, sie verblassen und verblauen nicht. Sind gesund, dass ihnen Sternrußtau nichts anhaben kann. Und außerdem kommen die Strauchrosen in Mode, die von Juni bis Oktober blühen. Den habe ich gesagt, den habe ich gesagt. Mann, Frau. Und stell dir vor, mit der Seesau bin ich nach Seesau gefahren. Frau. Kind. Mann. Frau. Ich stelle mich zu ein paar beisammenstehenden Promenierenden. Auf den Bruchsteinen im Wasser steht ein junger Mann. Ist da kein Prügel oder ein Stein? Zu was denn einen Stein? Das ist ja ein Rat. Eine Ratte hält zwischen zwei Steinen den Kopf über Wasser. Mit der Spitze seines schwarzen Wildlederschuhs tritt der Mann nach ihr, dass sie piepst, aber nicht untergeht. Lass sie doch, die Ratte. Das ist eine Tierquälerei. Geh. Jetzt wird der Ratz auch schon eine Tierquälerei sein. Am Eingang ins Udosa-Bad spielt ein junger Bettler Schifferklavier. Der offene Hut liegt auf einem schlanken Podest. Ruderboot für die Herrschaften. Wollen Sie ein bisschen nachfahren? Treppboot, Elektroboot. Eine Frau steigt in ein Boot. Sie tut, als sei das normal. Sie schaut niemanden an. Und sie wird draußen allein baden. Hose. Was? Lass mir meine Hose. Lass mir meine Hose. Lass mir meine Hose. Lass mir meine Hose. Lass mir meine Hose. Lass mir meine Hose. Lass mir meine Hose. Jetzt! Wer sie? Ich fang an. Ich hab die Hose. Ich fang an. Meine Hose ist warm. Ich fang an. Ich riech ihren Schoß in meiner Hose. Ich fang an. Meine Hose ist ein Härchen. Mir ist gleich, wer anfängt. Drankommen will ich. Das sag ich auch. Ich bring dich um, wenn du mich nicht als Ersten ranlässt, Heinz. Beginnen. Ich bin's gleich. Ich bin's gleich. Grüß dich, Verstand. Wo ist mein Messer? Wünsche ich mir, dass das Gewitter losbricht und den Baum vor meinem Fenster auseinanderreißt. Ich fang an. Dass es ein Viertel der Stadt flach niederdrückt. Ich fang an. Dass ein Blitz die Katastrophe erhält. Ich fang an. Hätte ich dabei Genugtuung, würde ich sie kundtun. Ich fang an. Sollte der Ausgang dieses Gewitters ein anderer als der übliche sein, sollten heute früh nicht nur einige Äste auf der Straße liegen, sollten die Autos nicht im üblichen Tempo fahren können. Rühr sie nicht an. Wo ist mein Messer? Halte ich meine Wirtin für dumm, weil sie mir das Zimmer billig vermietet? Nehme ich es in Kauf, dass ich sie jeden Tag aus dem Bad kommen sehe? Finde ich ihren wild beblumten Morgenmantel unerträglich? Nehme ich hier ihren hängenden Busen übel? Nenne ich ihn in Schadenfreude läppisch hängend? Gönne ich ihr die 58 Jahre? Sage ich spöttisch verzehrende Ausdauer, mit der sie ihrem gleichaltrigen Freund anhängt? Anhängt! Macht es mir Vergnügen zu konstatieren, dass er sie einmal die Woche besucht, einmal ausführt? Nenne ich ihr Verhalten verrückt, falls diese zwei Tage ausfallen? Lässt mich Gemeinheit auf die Weihnachtszeit kommen, in der sie nach der Beichte wenigstens bis Heilig Drei König rein bleiben wollte, rein! Wenigstens wollte. Habe ich was dagegen, wenn er sie nicht am Gartentor verabschiedet, er sie, vielmehr mit auf ihre Wohnung geht? Bilde ich mir ein, dass sie nach einem solchen Besuch freundlicher zu mir ist? Lädt sie mich nur dann zu einer Tasse Tee ein? Einer. Steckt sie in einer unerfüllten Woche unerfüllt? Meine Wäsche nicht unentgeltlich in ihre Waschmaschine? Habe ich darüber Buch geführt? Waren ihre Blicke unmissverständlich, als ich nach einer Faschingsnacht nach Hause kam und wir uns auf der Treppe begegneten? Will ich, dass ihr Blick unmissverständlich ist? Habe ich es als einen Gnadenerweis verstanden, dass sie mir versicherte, eine Kündigung des Zimmers sei knapp an mir vorübergegangen? Suchte ich meinerseits einen Vorwand zur Kündigung, die Unantastbarkeit meiner Person und meines Studiums zu unterstreichen? Unterschiebe ich ihr mittels meines angeblichen Vergehens, ihre angeblichen Vergehen bis zur Annullierung verkleinern zu wollen? Muss sie mir Rechenschaft geben? Habe ich ein Recht, über sie zu denken? Darf ich ihr vor und nach solchen Gedanken ins Gesicht sehen? Muss ich eine Beziehung zu ihr haben, weil sie mir das Zimmer vermietet? Warum nehme ich kein anderes Zimmer? will ich sie mit ihrer Schwägerin in Streit wissen. Soll sie nicht mit den Kindern ihrer Schwägerin umgehen? Soll sie das Mädchen nicht lieber haben als den Bub? Ist ihr Gelächter hysterisch, nachdem das Mädchen eine Dummheit gesagt hat? Soll sie das Mädchen nicht lehren, wie ein Erwachsener zu sprechen? Soll sie dem Mädchen nicht bühnendeutsche Sätze vorsprechen, auch wenn sie sonst Dialekt spricht? Sagt sie zum Bub nicht mehr als Kiki, geht sie an ihm im Sandkasten vorbei. Darf er nicht mit ihr und seiner Schwester mit auf die Straße, schreit er, lässt sie für ihn ein Gutti fallen. Verwöhnt sie das Mädchen mit vielen, weint er, weil er das Papierchen nicht vom Bonbon ablösen kann. Stolziert die Wirtin mit dem Mädchen, geht es artig. Scheint die Sonne auf die Häuserfront. Warum will ich das wissen? Wissen. Damit ich mich ärgere, um was Genaueres wissen zu wollen. Warum stehe ich in der Apotheke zu fragen, was darf es sein? Warum fahre ich nach Linz? Etwa eine Beckmann-Ausstellung zu besichtigen? Gehe ich aufs Landratsamt, die Papiere für den Führerschein abzugeben? Denke ich an Castellammare, den Regen zu vergessen? Denke ich an eine Figur von Segal, mich an Pompeji zu erinnern? Möchte ich beweisen, dass die Wirtin erreichen möchte, dass das Mädchen bei ihr schlafen will, es aus diesem Grund zwischen den Schwägerinnen Streit gibt, dass die eine der anderen zwei künstliche, natürliche Abgänge vorwirft und die andere die eine Schnalle nennt, an der die ganze Straße ihre Unterhaltung hat, damit ich gerechtfertigt bin. Warum will ich mich rechtfertigen? Warum finde ich diese Frage verfahren? Warum hielt ich mir die Ohren nicht zu? Warum hielt ich mir die Ohren zu, wenn die beiden stritten? Wieso sah ich vom Buch auf? Wieso lernte ich weiter? Warum blieb ich auf meinem Zimmer sitzen? Warum ging ich vorzeitig ins Seminar oder in die Bibliothek? Warum dachte ich in der Straßenbahn an den Streit? Warum vergaß ich ihn? Wieso mühte ich mich um Gleichgültigkeit? Wieso konnte ich vergesslich und gleichgültig sein? Habe ich zu wünschen, dass die Tortur der Wirtin vorzeitig ein Ende nehmen möge? Warum sage ich Tortur? Warum nicht Verhaltensweise? Habe ich zu wünschen, dass sie sich einen Hund kauft, der ihr von nun an im Schoß sitzt? Schreibe ich diesen Satz aus Lust, Schadenfreude, frustrierter Aggression? Warum suche ich mir kein anderes Zimmer? Darf ich diese Leute kennen? Muss ich diese Leute vergessen? Was fange ich in meinem Kopf mit diesen Leuten an? Sollen sie mir Beispiele sein? Wofür? Wieso ging ich letzten Sonntag in den Tierpark? Wieso sah ich Wiesenstieren beim Stehen zu? Ein Eis zu schlecken, etwa während sich am Ufer des Wassergrabens Wasservögel putzten, damit ich es jetzt niederschreibe. Warum mied ich die Menge bei den Seehunden? Warum zog mich deren nasse Aalglätte an? Weil es so einfach ist, auf Sexuelles zu schließen. Warum sah ich die Pinguine an, deren Kot und Unförmigkeit die Augen schmerzt? Warum sah ich zu einem heraushängenden Zebrapenis wiederholt hin? Warum dachte ich nicht an seinen fatalen Geruch? Woher weiß ich das? Warum frage ich jetzt nicht weiter? Wie komme ich darauf? Warum sollte ich nicht einen Tag auf die Kinder aufpassen? Mit ihnen spielen, für sie kochen, sie auf Geheiß der Mutter am Morgen warm anziehen, sie über Mittag ins Bett legen. Warum nicht über Mittag auf Geheiß der Mutter die Spielsachen aufräumen, weil dann nachmittags die Kinder wieder lieber damit spielen? Was macht es, wenn ich mittags nicht Radio hören kann, weil ich aus der Musik Kinderschreie zu hören glaube? Wünsche ich mir, wenn ich mittags vom Wohnzimmer der Schwägerin meiner Wirtin auf die Wirtin hinuntersehe, dass ein Mann am Gartenzaun steht, dass er mit der Wirtin verwandt ist, dass er bei der Wirtin läutet, dass er einige Zeit bei ihr bleibt, dass er dann heraufkommt, obwohl er weiß, dass die Schwägerin der Wirtin nicht zu Hause ist, wünsche ich mir, dass ich die Kinder vom Mittagsschlaf aus den Betten hole, während er läutet, dass ich ihn mit einem Kind auf dem Arm aufmache, dass er hereinkommt, dass er mich dumm ansieht. Warum fällt mir das ein? Damit er eine Hand hat, wie ein Beil etwa. Soll ich erfinden, dass die schwüle Nachmittagshitze die Kinder peinigte, dass sie grundlos weinten, dass ich sie daher schon um 6 Uhr ins Bett brachte und am Fenster der Schwägerin auf sie wartete? Woher will ich wissen, dass das alles stank? Ist die Kanalisation alles? Dass die Hauswände nach unheimlich trockenem Mörtel rochen? Heimlich. Trocken. War ich verrückt nach Regen? Kann man was wollen, wenn man verrückt ist? Toste der Abendverkehr oder lief er ab? Kam dann die Mutter der Kinder von einem Ausflug zurück? War sie müde und zog gleich die Schuhe aus? Und hatte eine Blase. Wie viel Lohn nahm ich in Empfang? Ist das Fenster offen und ich sehe nichts? Hat es gehagelt und nichts ist weiß? Kommt durchs offene Fenster Kälte ins Zimmer und ich friere nicht? Ist es still? Sollte der Blitz nicht weit genug entfernt sein, was zu zerreißen? Und der schwache Donner. Der schwache Donner. Hörspiel in München und am Starnberger See von Herbert Achternbusch. Mit Kurt Wilhelm, Elmar Wepper, Rosemarie Seehofer, Christa Berndl, Maria Singer, Franziska Stömmer, Herbert Achternbusch, Gustl Beierhammer, Maxl Graf, Walter Holten, Michael Lenz, Willi Spindler, Hans Stadtmüller sowie Münchner Passanten und Starnberg-Urlaubern. Komposition Frank Duval. Regie Alexander Malachowski. Produktion Bayerischer Rundfunk und Hessischer Rundfunk 1970.